Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 980 an Schiller, Weimar, 17. Januar 1805. Ob nun nach der alten Lehre die Humores Pikantes im Körper herumspazieren oder ob nach der neuen die verhältnismäßig schwächeren Teile in Desavantage sind, genug, bei mir hinkt es bald hier, bald dort und sind die Unbequemlichkeiten aus den Gedärmen ans Diaphragma, von da in die Brust, ferner in den Hals und so weiter ins Auge gezogen, wo sie mir denn am allerunwillkommensten sind. Ich danke Ihnen, dass Sie der gestrigen Vorstellung haben beiwohnen wollen. Da das Stück günstig aufgenommen worden, so lässt sich noch manches dafür tun, wie schon jetzt geschehen ist, denn es ist Verschiedenes geändert. Mich dünkt, die Hauptsache kommt darauf an, dass man das, was allenfalls noch zu direkt gegen die Dezenz geht, mildere und vertusche, und dass man noch etwas Heiteres, Angenehmes, Herzliches hineinretuschiere. Bei den paar Proben, die ich im Zimmer hatte, ist mir manches eingefallen. Ich schicke Ihnen gelegentlich das Theaterexemplar, wo Sie die Veränderungen, die ich in diesem Sinne gemacht, schon beurteilen können und mir Rat geben werden zu ferneren. Auch wird man die Schauspieler mehr bearbeiten können, da es doch der Mühe wert ist, denn ein Stück mehr auf dem Repertorium zu haben, ist von größerer Bedeutung, als man glaubt. Den Bürgergeneral will ich erstens vornehmen. Ich dachte schon, die dogmatische Figur des Edelmanns ganz herauszuwerfen. Allein da müsste man einen glücklichen Einfall haben, am Schluss die widerwärtigen Elemente durch eine Schnurre zu vereinigen, damit man den Deus ex machina nicht nötig hätte. Das müsste man denn gelegentlich bedenken. Da Oels bis auf den 26. Urlaub hat, so würde man wohl bei der früheren Austeilung bleiben. Ich wünsche zu hören, wie weit Sie sind und wann Sie glauben, Leseprobe halten zu können. Da ich sobald noch nicht ausgehen kann, so besuchten Sie mich vielleicht bei guter Tageszeit auf ein Stündchen, vielleicht im Mittage. Ich würde Ihnen dazu den Wagen schicken. Ich wünsche, dass Sie wohl leben und an eigene Plane denken mögen. Geh.